Good morning, Gracie and Reinhard are back. Guten Morgen, Grace und Reinhard sind wieder da. Let's continue with John chapter 13, verse 2. Lasst uns mit Johannes 13, Vers 2 weitermachen. Before the evening meal had begun, the accuser had already deeply embedded betrayal into the heart of Judas Iscariot, the son of Simon. Noch vor Beginn des Abendessens hatte der Ankläger bereits den Verrat tief in das Herz von Judas Iscariot, dem Sohn des Simons, eingebettet. Look at this. Schau dir das an. The accuser, which is the devil, he had already put it deep, deep into the heart of Judas. Der Ankläger, das ist der Teufel, hat es bereits tief, tief in das Herz von Judas gelegt. To betray Jesus. Jesus zu verraten. Here is the question. Hier ist die Frage. How can a man who walked with Jesus for 3.5 years betray him like this? Wie kann ein Mann, der 3.5 Jahre mit Jesus unterwegs war, ihn so verraten? Have you ever thought about this? Hast du jemals darüber nachgedacht? Do you know, we have to be careful not to think. Wir müssen vorsichtig sein, nicht zu denken. That just because we see great miracles, we can never fail. Dass wir niemals straucheln können, nur weil wir großartige Wunder sehen. Do you know, Judas was walking with Jesus, just like John. Judas war genauso mit Jesus unterwegs wie Johannes. Judas could have said, I'm the disciple that he loves. Judas hätte sagen können, ich bin der Jünger, den er liebt. What happened to Judas that he could go to such a terrible place? Was passierte mit Judas, dass er so etwas Schreckliches tat? To do this to the one that loved him so deeply. Dem, der ihn so tief liebte, das anzutun. Look, the Bible says that the accuser, which is the devil, schau, die Bibel sagt, dass er Ankläger, das ist der Teufel, he has already put it deeply into the heart of Judas. Es bereits tief in das Herz von Judas legte. You see, everything that you do has to do with the heart. Siehst du, dass alles, was du tust, mit dem Herz zusammenhängt? How could Judas let his heart go away? Wie konnte Judas sein Herz in die Irre gehen lassen? Well, do you remember? They paid him money to do that. Erinnerst du dich? Sie gaben ihm Geld dafür. Remember, Judas, he had the money back. He was the treasurer of the group of the disciples. Denk daran, dass Judas die gemeinsame Kasse verwaltete und somit der Schatzmeister der Jünger war. And do you know what? Und weißt du was? The Bible says that he stole money from the money bag. Die Bibel sagt, dass er Geld aus dem gemeinsamen Geldbeutel gestohlen hat. So, the devil did that. He knew how to get Judas. Der Teufel wusste also, wie er Judas überzeugen konnte. He could not get Judas with just being angry at Jesus. Er kriegte Judas nicht einfach damit, sauer auf Jesus zu sein. He had to go to the area of the heart that Judas had already got, where he already had a mess. Er musste in den Bereich von Judas Herzen gehen, in dem er bereits ein Durcheinander hatte. Where Judas continued to allow the love of money to conquer him. Dort, wo Judas bereits der Liebe zum Geld erlaubte, ihn zu beherrschen. Now it was easy for the devil to go to that same place. Jetzt war es für den Teufel leicht, an die gleiche Stelle zu gehen. And say, look, I can get you the money that you want. Und zu sagen, schau mal, ich kann dir das Geld beschaffen, was du willst. Just betray Jesus. Verrate einfach Jesus. Look, in the end he lost Jesus. Am Ende verlor er Jesus. And even his money. Und sogar sein Geld. And even his life. Und auch sein Leben. So right here we see that we cannot say it often enough. Hier sehen wir, dass man nicht oft genug betonen kann, that we have to always watch our heart. Dass wir immer auf unser Herz aufpassen müssen. Remember, this also was a time of great pressure. Denk daran, das war damals auch eine Zeit großer Belastungen. It was the last day of Jesus on the earth. Es war Jesu letzter Tag auf Erden. It was a time of suffering because Jesus went to the Garden of Gethsemane. Es war eine Zeit des Leidens, denn Jesus ging in den Garten Gethsemane. Where he suffered greatly. Wo er sehr stark litt. It was a time of confusion. Es war eine Zeit der Verwirrung. Where Jesus suddenly said, guys, I have to go away and you cannot come with me. In der Jesus plötzlich sagte, Jungs, ich muss gehen und ihr könnt nicht mit mir kommen. Let me tell you something. Lass mich dir etwas sagen. If you are not very careful with your heart, wenn du nicht sehr sorgsam mit deinem Herzen umgehst, in good times everything might be fine. Mag in guten Zeiten alles prima sein. See, everything was okay for 3.5 years with Judas. 3.5 Jahre lang war für Judas alles okay. The only thing that he had is he had a problem with money. Das einzige war, dass er ein Problem mit Geld hatte. And it seemed that was not something that would destroy his life. Und es schien, als sei das nichts, was sein Leben zerstören würde. You must not deceive yourself. Du darfst dich nicht selbst täuschen. In good times your heart is not shown. In guten Zeiten sieht niemand dein Herz. In good times nobody sees your heart. In guten Zeiten wird sich nicht zeigen, was in deinem Herzen verborgen ist. You see, if we don't constantly search our own hearts and ask the Holy Spirit to also do so, wenn wir nicht beständig unser Herz erforschen und den Heiligen Geist bitten, das ebenfalls zu tun, we might not know what's going on inside of our hearts. Dann werden wir nicht wissen, was in unserem Herzen vor sich geht. Until the pressure comes and then it might be too late. Bis Druck kommt und dann ist es möglicherweise zu spät. Do you know, I've seen people who have had some powerful ministries. Ich habe Menschen gesehen, die kraftvolle Dienste hatten. They love position and love power. Sie liebten Positionen und sie liebten Macht. And nobody saw that. Und keiner erkannte das. Because they didn't walk through pressure. Denn sie waren keinem Druck ausgesetzt. But in the real pressure, suddenly this was manifested. Doch unter echtem Druck wurde es plötzlich offenbar. And now they've allowed power to grab their hearts. Und nun erlaubten sie der Macht, ihr Herz zu ergreifen. This happens many times with leaders who commit spiritual abuse. Das ist oft bei Leitern passiert, die geistlichen Missbrauch betrieben. They seem to be nice leaders. Sie schienen nette Leiter zu sein. They seem to just love Jesus and serve him. Sie schienen einfach Jesus zu lieben und ihm zu dienen. But because they've not watched their own hearts, aber weil sie nicht auf ihr eigenes Herz aufgepasst haben, when the pressure comes, then suddenly they do things that nobody would have thought they could do. Machen sie unter Druck Dinge, von denen niemand gedacht hätte, dass sie dazu imstande wären. And then many people are shocked. Und dann sind viele Leute geschockt. I never thought that he could do that. I never thought that she could do that. Ich hätte nie gedacht, dass er so etwas tun würde. Ich hätte nie gedacht, dass sie dazu fähig ist. You know, I probably can imagine that all the disciples thought the same thing. Ich kann mir vorstellen, dass die ganzen anderen Jüngern vielleicht das Gleiche dachten. Man, Judas would never do that. Also Judas würde das doch niemals tun. You see, none of them thought that they would actually do it. Keiner von ihnen dachte, dass er das tun würde. Such is the deception of the heart. So ist die Täuschung des Herzens. This is why you always have to take care of your heart. Deshalb musst du immer auf dein Herz aufpassen. Always ask the Holy Spirit to help you. See if there's things in your heart that need to be fixed. Lade immer den Heiligen Geist ein, dir zu helfen zu erkennen, ob es etwas darin gibt, was in Ordnung gebracht werden muss. Don't wait for the pressure. Warte nicht erst, bis Druck kommt. Work on your heart right now. Arbeite schon jetzt an deinem Herzen. And guard it carefully. Und bewache es sorgfältig. We see you guys tomorrow. Bis morgen.